Die Kabiren, die zwei Arten von Kabbala, das Pferd und die Jungfrau von Carmen. Die Mysterien von Samothrake wurden von den Kabiren gelehrt. Prometheus war ein Kabire und sicherlich auch Luzifer. Die Kabiren kommen aus anderen himmlischen Welten und teilen die gesamte Erde in Einflussbereiche auf. In Irland sind es die Tuatha de Danann, was bedeutet die Unsterblichen vom Stamme der Göttin Anna. Danann gleich Anna Perenne. Man findet sie auch in den altkeltischen Gebieten. Sie sind weise Lehrmeister. Tatsächlich sind es die Druiden und die geheimnisvollen Pelasker. Ihre Wissenschaft ist die Kabbala, die der Kabiren. Es gibt zwei Kabbalas. Die eine beruht auf Zahlen und die andere auf Lauten. Dank letzterer war es Josua, dem General der Philister, möglich, die Mauern von Jericho zum Einsturz zu bringen. Es handelt sich hier um die indoarische Kabbala des Orpheus, die der Steinzittern, der gotischen Kathedralen und Krishnas. Es ist die Kabbala der Mantrams des Om. Kaba oder Kaba mit K bedeutet ein vom Himmel gefallener Stern. Es ist ein schwarzer Stein wie die Kaaba in Mekka, ein Meteorit. Nach Wolfram von Eschenbach ist der Gral ein vom Himmel gefallener Stein, der sich während des Kampfes Luzifers mit den Außerirdischen aus seiner Krone löste. Die Kabbala lehrt uns die Weisheit von jener Jenseitigkeit. Das Wort Kabbala steht außerdem in Zusammenhang mit dem spanischen Wort Caballo, was Pferd bedeutet, die Bezeichnung für ein sonnenhaftes Tier wie der Löwe. Das Pferd trägt Parzival dorthin, wo er den Gral findet. Pegasus fliegt wie die gefiederte Schlange. Auf ihn schwingen sich die Träumer und die Dichter. Die Kabbala ist das Pferd, Caballo, des Magiers. Erinnern wir uns doch daran, dass der Stein, durch den die Wassermassen der Sintflut aufgehalten werden konnten, der Jedestasch, sich nach Meinung der Mongolen im Kopfe eines Pferdes befunden hat. Nach Carpentier und anderen Schriftstellern kommt Caballo und Kabbala weder aus dem Arabischen oder Hebräischen noch aus dem Lateinischen, sondern aus dem Keltischen. Kabbala und Caballo haben in irgendeiner Form die Bedeutung von Stein. Der Mensch ergründet das Geheimnis des Steines und bearbeitet ihn im Zeitalter des Widders. Diese Kenntnisse werden den Kelten von den Druiden vermittelt. Kerbel, Karbal, Karmel, Kabbala, Kabbala, Kabale, Kabale mit K und Carmen bedeuten Gottesstein. Das Wissen, die Weisheit von der Natur, die des baskischen Maxayaun, der Jaunen oder Juanen, die des echten Johannesevangeliums. Es ist auch das göttliche Mutterpferd und das weiße Pferd, das sowohl Santiago, der heilige Jakob in der Schlacht von Clavigas besteigt, als auch Vishnu am Ende der Zeiten, wenn er wiederkommt, um zu richten, auszurichten, der neuen Erde einen neuen Anstoß, eine neue Richtung zu geben. Für die Basken ist das Sternbild des Löwen das des Pferdes. Das Keltische ist keine Schriftsprache, es ist phonetisch wie alle sakralen Sprachen. Die Kabbala des Widderzeitalters ist phonetisch. Sie formt die Welt durch den Laut, durch die Mantrams um. Die umerziehende Gralsritterschaft, die sich auf der Suche nach dem vom Himmel gefallenen Steine aus Luzifers Krone befand, kannte diese Kabbala. Der Ritter, spanisch Caballero, französisch Chevalier, ist der in die vom Laut bestimmte phonetische Kabbala, die Kabbala der Troubadoure, in das Geheimnis der Unsterblichkeit und des ewigen Lebens eingeweihte, der auf dem Pferd seinen Einzug in Sid, das Reich der Feen und der Unsterblichkeit hält. Das ist der initiatische Sinn des Wortes Caballero, Ritter, welchem die neuen Magierkrieger der neuen eingeweihten Ritterschaft wieder zu verleihen haben werden. So bilden in unserer Welt der Symbole die Begriffe Kabbala, Caballo, Pferd oder Caballero, Ritter, ein unzerstörbares gemeinsames Ganzes. Hierzu kommt auch noch der Name Carmen, Stein Gottes, göttliches Mutterpferd, jungfräulich heiliger Stein, der aus einer Krone vom Himmel gefallene Stein, der Morgenstern. Ebenso wenig wie der Begriff Kabbala hat auch er mit den Arabern und Juden nichts zu tun, Auch der Name Carmen ist keltisch. Es ist eine bezeichnende Tatsache, dass die Virgin, die Jungfrau der Carmen, die Schutzherrin Chiles und seiner Heere ist, ebenso wie Santiago, der heilige Jakob, der Schutzherr Spaniens und seiner Ritterschaft ist. Der Schutz wird von ihr gewährt und auch das Wissen kommt von ihr, vom Morgenstern, von Venus Lucifer, vom Stern der El Ella, was er und sie bedeutet, vom Stern der ewigen magischen Liebe, der auf die heiligen Anden seine Lichtstrahlen in der Morgenfrühe ergießt, dort, wo das Wissen der Giganten gehütet wird, auf das in den Anden gelegene subborale Albania oder Anda, was ganzer Mensch bedeutet, weil sich in diesem Felsmassiv eine verloren gegangene Ganzheit verbirgt. Die Virgin, die Jungfrau del Carmen, muss die Schutzherrin der neuen esoterisch-magischen Ritterschaft in den Eisregionen des Südens sein, der Ritter des Ordens vom Cordon Dorado, vom Goldenen Band, der Wächter der Morgenröte und der Wanderer bei Tagesanbruch, aller derjenigen, die auf der Suche nach der Stadt der Cäsaren und den Oasen in der Antarktis, dem Hyperborea des Südpols, die von dem Orden des Morgensterns, dem Stern Chiles, dem einsamen Stern, dem Stern der ewigen Liebe sind. Diese Wanderer und Pilger, all diese Ritter werden von einem Hunde, Sa, wie in Carmen, begleitet, wie ja übrigens auch Santiago der Ältere. Er zeigte ihm den Weg bis ans Ende der Milchstraße. Das ist die Einweihung des Abendlandes, in dem die physische Sonne untergeht, der Sternenweg zum großen Süden, den man Carmen, die Virgin, der Jungfrau des Carmen, Venus Lucifer, den Morgenstern El Ellas nennt, den Stern von ihr, die ihm angehört, seine weibliche Ergänzung. Im zweiten Teil des Faust spricht Goethe von den geheimnisvollen Kabiren, den Bewohnern einer unterirdischen Welt, sicherlich Shambhala, und er äußert wie ein Echo auf den Timaios die sehr seltsamen Worte: Drei sind gekommen, der vierte ist nicht da, aber er ist der Richtige, derjenige, welcher für die vier denkt.